1. Gott fragte Samuel, why lange er noch im Saul trauen will, da er in bereits als König abgelehnt habe, statt dessen soll er sein Horn mit aufüllen und zu sein nach Bethlehem gehen, im einen seiner Sohn zum König zu salben. 2. Samuel osset besorgnis, das Saul in Toten konnte, falls er davon erfu, woraufhin Gott im Befahl, ein Jung Kuh für ein Opfer mitzunehmen, im sein war Absicht zu verbergen. 3. Er sollte es am Opfermahl einladen, woraufhin Gott im offenbaren Word, wenn er konkret zum künftigen Herrscher salben sollte. 4. Samuel befolgt die Anweisungen Gottes und reist nach Bethlehem, wo im die Altesten der Stadt besorgt und gegenkämen und sich nach der Absicht seines Besuches erkundigten. 5. Beruhigte sie, indem klart, das gekommen sei, Gott ein Opfer dazu bringen und forderte sie so ihr seien dessen Sohn auf, sich für das gemeinsame Opfermahl zu heiligen. 6. Als die Son eintreffen und Samuel Eliab sah, war übersucht, dass dieser aufgrund seiner Erscheinung der von Gott auserwählt gesalbte sein muss. 7. Gott weiß Samuel jedoch darauf hin, dass nicht auf das Ossi oder die Körpergroßochten soll, die Gott nicht nach menschlichen Maßstäben erteilt, sondern das Haus eins Menschen anzieht. 8. Daraufhin stellte sie seinen Sohn Abinadab vor, doch Samuel klart, dass Gott auch diesen nicht für das Königsamt erwählt habe. 9. Als sie Samer vorfert, stellte Samuel ernüt fest, dass auch dieser Sohn nicht der auserwählte sei. 10. Nachdem sie insgesamt sieben seiner Sohn präsentiert hat, klart Samuel, dass Gott keinen von ihnen zum König bestimmt habe. 11. Samuel erkundigt sich ob dies Alson Sion, worauf Isai antwortet, dass der Jüngste noch fehle, der Jire die Schaf hüt, Samuel best an der Rauf, in Sofort holen zu lassen. 12. Isai ließ in holen und der Jung, der ein gesund gesichtsfarb und ein Skone gestart bisas, word von Gott als Dirgenage bestätigt, denn Samuel salben solti. 13. Samuel nahm das Allhorn und salbte David im Besein seiner Brüder, woraufhin der Geist Gottes von diesem Tagen auf David ruht, waren Samuel nach Rama zurückkehrt. 14. Zur gleichen Zeit in Twitch der Geist Gottes von Saul und Word statt dessen von einem bösen Geist gequält, den Gott zugelassen hat. 15. Die Diener Sauls bemerkten seinen Zustanden Wiesen in darauf hin, dass ein böser Geist in offensichtlich quali. 16. Sie schlugen vor, einen fähigen Zithespieler zu suchen, dessen Musik soll Beruhigung verschaffen sollte, sobald der Bosgeist in Angriff. 17. Saul stimmte dem Vorschlag zu und befahl seinen Bedienstieten, einen talentierten Musiker ausfindig zu machen und in zu ihm zu bringen. 18. Einer der Diener empfahl David, den Sohn Isaias, da dieser nicht nur musikalisch begabt, sondern auch tapfer, wergewandt von schoner Gestalt sei, zu dem Stehe Gott im Bay. 19. Daraufhin sandte Saul Boten zu sei mit der Aufforderung, seinen Sohn David, der die Schaf hütet, und den Königlichen Hof zu schicken. 20. Isai schickte David zu Saul und gab ihm Brot, Wein und ein Ziegenbockchen als Geschenk für den König mit. 21. Als David bei Saul eintraf und seinen Dienst antrat, gewann die Zuneigung des Königs so sei, dass dieser in zu seinem Waffenträger ernannte. 22. Saul ließ Isai ausrichten, dass David dauerhaft in seinem Dienst bleiben soll, da mit dessen Arbeit und Wiesen äußerst zufrieden war. 23. Immer wenn der Bosgeist über Saul kam, spielte David auf der Zither, was Saul erleichterung verschaffte und dazu 30, dass der Geist von ihm wich.